Denk zurück an den Anfang, die Orte, wo wir waren. Erinnere mich daran, dass es uns beide gab. Durch alte Straßen wandern, ich mit deinem Duft im Arm. Heute ist da wer anders und ich kenn nicht mal seinen Namen. Und alle Lichter gehen an und ich sitz immer noch da. Wenn man mich nach dir fragt, ist nichts mehr normal. Ist nichts mehr normal. Ich wünsch dir das Beste auf der Welt, mehr als du dir selbst. Ich hoffe, dir geht es gut und du hast jemand, der dich hält. Das Beste nur für dich, auf das du nie zerbrichst. Kein Plan mehr, wo du bist, doch trag dein Lachen im Gesicht. Ich wünsch dir das Beste auf der Welt. Denk an damals, selber Parkplatz, wo wir beide mal waren. Blauer Rauch und dein Mama aus dem Fenster. Sprechen von Träumen und es wollte keiner fragen. Ja, heute sitz ich ganz alleine hier vor dem Lenkrad. Selbe Straße, aber anderes Jahr. Ich denk an das, was du mir damals gesagt hast. Und alle Lichter gehen an und ich sitz immer noch da. Wenn man mich nach dir fragt, ist nichts mehr normal. Ist nichts mehr normal. Ich wünsch dir das Beste auf der Welt, mehr als du dir selbst. Ich hoffe, dir geht es gut und du hast jemand, der dich hält. Das Beste nur für dich, dass du nie zerbrichst. Kein Plan mehr, wo du bist, doch trag dein Lachen im Gesicht. Ich wünsch dir das Beste.